Selbst in schweren Zeiten treffen sich die Teufel. Ja, ich schätze, in schweren Zeiten treffen sich die Teufel. Hat gesagt, ich bin jetzt von allen Sünden reingewaschen und auch von dem Überfall auf den Lebensmittelladen in Jesu. Weder Gott noch der Mensch hat jetzt noch was gegen mich in der Hand. Ja, ich schätze, in schweren Zeiten treffen sich die Teufel. In schweren Zeiten treffen sich die Teufel. In schweren Zeiten treffen sich die Teufel.